2. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Dem Herr Hampelmann sei Christkindje von Friedrich Stolze. Ein Christkind warsch ganz wunderbar, das gestern Abend bei mir war. Sei Glöckelche, des klang so hell, als wie mein eigen Haustierschell. Wie des so klingelt in meinem Haus, da ruf ich meiner Stuppen aus, de Mach, de Nunner in die Kisch, mach uff, es klingelt, dummel dich. No, Schneckepost, no eil dich doch, doch guck mir net durchs Schlüsselloch. Beileib, des Christkindje ist raus, des bläst er sonst des Aachen aus. Mei Fra, des Setsche in de Stupp, die hat geschwind en rosa Schlupp sich auf en hohe Zopp gesteckt und dat auch sonst noch sehr erschreckt. Sie zog geschwind ihr Hänsche a und hat dann noch sechs Blick geda in Spichel schnell und secht mir dann, ach Gott, ich fescht mich, Hampelmann. Im Hausern aber darzen Krisch, wir retterieren uns hin ein Tisch. Die Lisbeth war's, die Kische Roos, die Krisch, ach Gott, der Nickelos! Dann darzen Schmatz nach kurze Frist, als ob eins hätt die Magd geküsst. Ich aber sprach, der Klang ist gut, der laut net grad, als wie ihr ruht. Ein Nickelos zu derer Zeit ist aber doch eine Seltenheit, ganz gege Sitte und Moral. Hä, Fra, hä? Setsche, gucke mal. Nett vor die Welt so große ist. Gewacht, ich hol mir ein paar Kiss im dunkle Gang. Gott weiß von wem, das wär der doch nicht angenehm. Ich aber sprach, Ekus in Ehren, den kann mir niemand nicht verwehren. In deine Jahren ist überhaupte Kuss gefahrlos unerlabt. So sprach ich. Aber gleich der Ruff, da bollert was die Treppe nuff. Des Christkindje, ach, setsche du, hat aber schwere seidne Schuh. Es geht auch auf de Spitze net, es laut, als wann's zwar Absetz hätt, und ein paar Doppelsohle bloß mit Näschelsche, Gott war's wie groß. Es kloppt, rei, da kam se ra. Mei Setsche funkt zu bete, ah, ach, lieber Gott, ich bitt von dir, mach doch ein frommes Kind aus mir. Es trat a Rei im Lichtgewand. Ich war geblend noch vor der Hand, und darum sah ich net genau, ob's grau war oder dunkelblau. Sei golden Kron, die kam hervor als Duchkap, ach, des Wegenor, schee blau, und offenbar speliert, und mittlerer Kokatt verziert. Näsch kam es vor durchs helle Licht, des Christkindsche wär im Gesicht net rosig ganz und engelzart, und hätten Schnorr und Backebart. Die Finger seiner linke Hand, die hielde Ebbes fest umspannt. En Dannestecke, lang gestreckt, nor Hunger noch net voll Konfekt. Die biedre Rechte aber war geschmickt schon mit em Zettelpaar. Ich saß und sprach dann aare Blicks, des Christkindsche, des bringt uns nix. Des steht ja da so lieb und hold, als wann dersch ebbes hole wollt. Lieb Fra, an unserer Weihnachtstann, ich glaub, da hängt e Steuermann. Da hat der mit dem Kopf genickt und hat mich zärtlich angeblickt. Doch bitter sprach mei Setsche da, es ist e schee Bescherung, ja. Ich aber sprach, gleich zwei Quartal auf einmal, gleich vors nächste Mal. Du kade Manager, der vor gibt's aber beim Konditor nur. He, sage se, sie Steuermann, he, sieht mer von euch Menschen dann ein Ähnchen nur, wann noch so spät der unser Äns was bränge dät? Gewiss net, hole du da nur. Des bränge, des kimmt gar net vor. Geschichtsemal, daucht's net die Bohn. Was is es dann? Zitation. Was ihr auf Weihnachte beschert, des Christkindsche, des is verkehrt. Ihr lehrt die Behm, statt's er se putzt, und putzt euch, was doch uns nix nutzt. Hi, habe se ihr zwei Quartal. Wann sähme uns das Kindsche mal, wo's wieder grad so Basse mach? Uff Pfingste, hä? Am welches Dach? Draus ware, a geruhsam Nacht. No, Setsche, hast du denn Betracht? Dumm ganz, wann er dich hätt gekisst, hättste jetzt was zum heilsche Christ. Ende von Herr Hampelmann sei Christkindsche. Gelese von Hokuspokus.